Kaufen, damit wir leben. Weniger Kunst, aber dennoch nicht nur musikalisch berauschend. Die heutige Mega Mushroom Music. Sagt er. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, dann verabschieden wir uns noch, wie sich das immer so gehört, am Ende einer Sendung. Also Technik hatten wir, ne? Susi. Sampler-Mixing bei Olli. Und vom Mikrofon verabschieden sich Gregor und AB. Ja, und jetzt kommt dann gleich noch Hits, die nie welche wurden mit Peter. Tschüss, ihr Mikrofone.